Das Lesen der anderen. Und an dieser Stelle stellen wir die neue Ausgabe des Missy-Magazins vor. Pop, Politik und Feminismus. Um genau diese Schnittstelle drehen sich auch die Themen im Januarheft. Und Chefredakteurin Sonja Eismann ist jetzt mein Gast. Herzlich willkommen. Hallo. Ein großes 18 Seiten langes Special beschäftigt sich mit Cyberfeminismus, also mit virtuellen Utopien, die ab Anfang der 90er Jahre aufkamen und davon träumten, mit dem Cyberspace könnte ein Raum entstehen, in dem weder Gender noch Hierarchie eine Rolle spielen würden. Wie sieht Ihr Resümee im Heft gut 30 Jahre später aus? Naja, man könnte natürlich zuerst mal sagen, in gewisser Weise ist es vernichtend, weil sich diese Utopien als Utopien rausgestellt haben, die sich tatsächlich nicht verwirklicht haben. Andererseits ist das jetzt aber ein guter Zeitpunkt, um da nochmal anzuknüpfen, unter anderen Vorzeichen. Und das, was lange eben weg war aus dem Diskurs, eben diese cyberfeministischen Utopien, nochmal neu zu verhandeln. Und das ist jetzt wirklich ein wichtiger und guter Zeitpunkt, weil realer und virtueller Raum sich ja absolut durchdringen. Wir sind alle in sozialen Medien unterwegs. Es gibt da gar nicht mehr diese starken Unterscheidungen. Und da ist es wichtig zu gucken, was machen wir denn jetzt mit diesen Ansätzen und wie können wir da vielleicht noch positiv weiterdenken. Jetzt gibt es da ein großes Interview mit einer der ersten Cyberfeministinnen Deutschlands, Cornelia Solfrank. Und die kommt eben doch erstmal zu sehr ernüchternden Punkten. Sie sagt völlig zu Recht, wenn man die Zahlen von heute mit denen von Ende der 80er vergleicht, dann studieren nach wie vor eben verschwindend wenige Frauen Informatik. Der Chaos Computer Club ist nach wie vor fest in Männerhand. Unter den Softwareentwicklern zum Beispiel sind kaum Frauen. Aber dennoch hat sich viel bewegt, eben weil Frauen auch unter den Nutzerinnen sind. Oder wo sieht sie noch Fortschritte? Naja, also was sie auch konstatiert, ist eben, dass diese Vorstellung, dass Geschlecht im virtuellen Raum aufgehoben würde, dass die sich nicht realisiert haben. Und das war ja sozusagen die wichtigste Hoffnung. Aber sie sagt dann schon auch, dass dadurch, dass der Cyberspace mittlerweile was ganz Alltägliches für uns ist, wir navigieren da täglich, dass es dadurch auch für Frauen selbstverständlicher geworden ist, sich darin zu bewegen. Ich meine, es gibt natürlich noch diese stark patriarchal geprägten Strukturen, die sie genannt haben. Es gibt auch die großen Konzerne, die sich alles unter den Nagel gerissen haben und unsere Kommunikation kontrollieren. Aber was sie schon auch positiv feststellt, ist, dass es eine weltweite Vernetzung gibt, also auch Frauen in Lateinamerika, die vielleicht gar nicht so diese finanzielle und technische Ausstattung haben, die wir hier so haben, die sind da sehr aktiv und versuchen den Cyberspace eben als egalitären Kommunikationsraum zu etablieren. Und wir sind uns auch sozusagen über die Probleme eher bewusst und können sozusagen auf diesem Boden nochmal neu anfangen, über Gerechtigkeiten und Ungerechtigkeiten nachzudenken. Ich fand auch eben einfach ganz plausibel, dass wir hier vielleicht einfach trotzdem einen neuen Raum haben, eine neue Klaviatur, die auch Diskurse erst möglich macht. Nun ist Ihre Zeitschrift traditionell auch eine echte Fundgrube für gute Filme, für Ausstellungen, für Bücher und Musik. Und gerade da liest sich spannend Nadine Schildhauers Porträt zur Musikerin La Fonda. So nennt sich die in Teheran geborene Musikerin und Producerin Yasmine Dubois. Und wir hören hier kurz mal einen Ausschnitt aus dem Song Ancestors vom neuen gleichnamigen Album. Was macht diese Musikerin in den Augen ihrer Kollegin so einzigartig? Ja, ich glaube, sie steht für eine ganz neue Art von Musikerin und Produzentin, von denen wir jetzt sehr viel mehr sehen, was wir sehr begrüßen. Also Leute, die eben nicht mehr in so einem westlichen Pop-Kosmos beheimatet sind, sondern einen sehr viel globaleren Ausblick auf Pop haben. Also sie ist in Teheran geboren, in Paris aufgewachsen, war dann in Mexiko, Guadeloupe, London, New York und jetzt ist sie, soweit ich weiß, in L.A. Und sie hat auch schon mal geäußert, dass Popmusik das eigentlich Exotische für sie sei, weil sie eben mit nicht westlicher Musik aufgewachsen ist. Das hört man auch in ihrer sehr zukunftsweisenden, sehr eigenen Mischung von R&B, die sich mit globalen und westlichen Pop-Elementen auf eine sehr eigenständige Art und Weise vermischt. Das La Fonda-Porträt finden Sie auch in der neuen Ausgabe des Missy-Magazins. Sonja Eismann ist die Chefredakteurin. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch. Danke.